Abschnitt 1 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2, von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 1. Die Haushaltung Bonacieux. Der Kardinal sprach zum zweiten Male über den Punkt der Diamant-Nestel-Stifte mit dem König. Ludwig der 13. war über diese Wiederholung betroffen und dachte, es müsste ein Geheimnis dahinter liegen, dass er ihm diesen Gegenstand so dringend empfahl. Mehr als einmal hatte sich der König dadurch gedemütigt gesehen, dass der Kardinal, der eine vortreffliche Polizei besaß, obgleich diese noch nicht die Vollendung der modernen Polizei erreicht hatte, über das, was in seinem eigenen Haushalt vorging, besser unterrichtet war als er selbst. Er hoffte nun aus einem Gespräche mit Anna von Österreich einiges Licht zu gewinnen und sodann mit irgendeinem Geheimnis, das der Kardinal wüsste, zu seiner Eminenz zurückzukehren, was ihn unendlich in den Augen seines Ministers erhöhen würde. Er suchte deshalb die Königin auf und knüpfte seiner Gewohnheit gemäß die Unterredung mit neuen Drohungen gegen die Menschen an, von denen sie umgeben war. Anna von Österreich senkte den Kopf, ließ den Strom verlaufen, ohne zu antworten, und hoffte, er würde am Ende von selbst stille stehen. Aber das war es nicht, was Ludwig der 13. wollte. Ludwig der 13. wollte einen Wortwechsel, aus dem irgendein Lichtfunke hervorspringen würde, überzeugt, der Kardinal hätte einen Hintergedanken und bereitete ihm eine von jenen furchtbaren Überraschungen, welche seine Eminenz herbeizuführen wusste. Er gelangte zu diesem Ziele durch seine Beharrlichkeit im Anschuldigen. »Aber«, rief Anna von Österreich, »diese unbestimmten, schwankenden Angriffe müde. Aber, Sire, ihr sagt mir nicht alles, was ihr auf dem Herzen habt. Was habe ich denn getan? Sprecht, welches Verbrechen habe ich begangen? Es ist nicht möglich, dass Eure Majestät all diesen Lärmen wegen eines an meinen Bruder geschriebenen Briefes macht.« Seinerseits auf eine so unmittelbare Weise angegriffen, wusste der König nicht, was er antworten sollte. Er dachte, es wäre der geeignete Augenblick, die Aufforderung anzubringen, die er erst am Vorabend des Festes machen sollte. »Madame«, sprach er mit Hoheit, »es wird alsbald ein Ball im Rathause stattfinden. Ich erwarte, dass ihr unseren braven Schöppen die Ehre antun werdet, da selbst in Zeremonienkleider und besonders mit den Diamantnesselstiften geschmückt, die ich euch an eurem Namensfeste gegeben habe, zu erscheinen. Das ist meine Antwort.« Die Antwort war furchtbar. Anna von Österreich glaubte, Ludwig der 13. wüsste alles und der Kardinal hätte von ihm diese lange Verstellung von 6 bis 7 Tagen erreicht, die übrigens in seinem Charakter lag. Sie wurde ungemein bleich, stützte ihre bewundernswürdig schöne Hand, welche jetzt von Wachs zu sein schien, auf eine Konsole, schaute den König mit erschrockenen Augen an und antwortete keine Silbe. »Ihr versteht, Madame«, sagte der König, der sich an dieser Verlegenheit in ihrer ganzen Ausdehnung ergötzte, aber ohne die Ursache zu erraten. »Ihr versteht?« »Ja, Sire, ich verstehe«, stammelte die Königin. »Ihr werdet auf diesem Ball erscheinen?« »Ja.« »Mit euren Nestelstiften?« »Ja.« Die Blässe der Königin nahm womöglich noch zu. Der König bemerkte es und genoss dies mit jener kalten Grausamkeit, welche eine von den schlimmen Seiten seines Charakters bildete. »Dann ist die Sache abgemacht«, sprach der König. »Und das ist alles, was ich euch zu sagen hatte.« »Aber an welchem Tage soll dieser Ball stattfinden?«, fragte Anna von Österreich. Ludwig der 13. fühlte instinktmäßig, dass er auf diese Frage, welche die Königin mit beinahe sterbender Stimme getan hatte, nicht antworten sollte. »Sehr bald, Madame«, sagte er, »aber ich erinnere mich nicht mehr genau des Datums und werde den Kardinal fragen.« »Also hat euch der Kardinal dieses Fest angekündigt«, rief die Königin. »Ja, Madame«, erwiderte der König erstaunt. »Aber warum dies?« »Er hat euch gesagt, ihr sollet mich auffordern, dabei mit diesen Nestelstiften zu erscheinen.« »Das heißt, Madame?« »Er, Sire.« »Was liegt daran, ob er oder ich? Ist diese Aufforderung etwa ein Verbrechen?« Nein, Sire. So werdet ihr also erscheinen. Ja, Sire. Gut, sprach der König sich entfernend. Ich zähle darauf. Die Königin machte eine Verbeugung, weniger aus Etikette, als weil ihre Knie unter ihr brachen. Der König schien entzückt. »Ich bin verloren«, murmelte die Königin. »Verloren, denn der Kardinal weiß alles. Und er ist es, der den König antreibt, welcher nichts weiß, aber bald alles erfahren wird. Ich bin verloren! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott!« Sie kniete auf ein Kissen nieder und betete, den Kopf zwischen die zitternden Arme gesenkt. Ihre Lage war in der Tat furchtbar. Buckingham war nach London zurückgekehrt. Frau von Chevreuse befand sich in Tours. Mehr bewacht als je hatte die Königin das dumpfe Gefühl, dass sie von einer ihrer Frauen verraten wurde, ohne sich sagen zu können, von welcher. Laporte konnte den Louvre nicht verlassen. Sie hatte nicht eine Seele auf der Welt, der sie sich anvertrauen durfte. Bei dem Unglück, das sie bedrohte, und bei der Verlassenheit, der sie preisgegeben war, brach sie in heftiges Schluchzen aus. »Kann ich Eurer Majestät zu nichts nützen?« sprach plötzlich eine Stimme, voll Sanftmut und Mitleid. Die Königin wandte sich lebhaft um, denn man konnte sich im Ausdrucke dieser Stimme nicht täuschen. Es war eine Freundin, welche so sprach. An einer von den Türen, welche in das Gemach der Königin führten, erschien wirklich die hübsche Madame Bonancieux. Sie war, als der König eintrat, damit beschäftigt gewesen, Kleider und Weißzeug in einem Kabinett zu ordnen. Sie konnte sich nicht entfernen und hatte alles gehört. Die Königin stieß einen durchdringenden Schrei aus, als sie sich überrascht sah, denn in ihrer Angst erkannte sie anfangs die junge Frau nicht, die ihr Laporte gegeben hatte. »Oh, befürchtet nichts, Madame«, sagte die junge Frau, die Hände faltend und selbst über die Bangigkeit der Königin weinend. »Ich gehöre Eurer Majestät mit Leib und Seele, und sofern ich von derselben bin, so untergeordnet meine Stellung ist, so glaube ich doch, das Mittel gefunden zu haben, Eure Majestät aller Pein zu entziehen.« »Ihr! O Himmel, ihr!« rief die Königin. »Aber seht, schaut mir ins Gesicht. Ich bin von allen Seiten verraten. Kann ich mich euch anvertrauen?« »O Madame«, rief die junge Frau auf die Knie fallend, »o bei meiner Seele, ich bin bereit für euch zu sterben.« Dieser Ruf kam aus der Tiefe des Herzens, und man konnte sich über seine Wahrheit so wenig als bei dem ersten täuschen. »Ja«, fuhr Madame Bonacieux fort, »ja, es gibt Verräter hier. Aber bei dem Namen der heiligen Jungfrau schwöre ich euch, dass niemand ergebener sein kann, als ich es Eurer Majestät bin. Diese Nestelstifte, welche der König fordert, ihr habt sie dem Herzog von Buckingham gegeben, nicht wahr? Diese Nestelstifte waren in einem Kistchen von Rosenholz verschlossen, das er unter seinem Arme trug. Täusche ich mich, ist es nicht so.« »Oh mein Gott«, murmelte die Königin, der die Zähne vor Angst klapperten. »Nun, diese Nestelstifte«, fuhr Madame Bonacieux fort, »man muss sie wiederbekommen.« »Ja, allerdings, das muss sein«, rief die Königin. »Aber wie soll man dies machen? Wie dazu gelangen?« »Man muss jemand zu dem Herzog schicken.« »Aber wen? Wen? Wem mich anvertrauen?« »Hab Vertrauen zu mir, Madame. Erweist mir diese Ehre, und ich werde den Boten finden.« »Aber ich werde schreiben müssen.« »Oh, ja, das ist unerlässlich. Zwei Worte von der Hand Eurer Majestät und euer Privatsiegel.« »Aber diese zwei Worte sind meine Verdammung, die Ehescheidung, die Verbannung.« »Ja, wenn sie in schändliche Hände fallen. Aber ich stehe dafür, dass diese zwei Worte ihrer Adresse zugestellt werden.« »Oh mein Gott, ich muss also mein Leben, meine Ehre, meinen Ruf in eure Hände legen.« »Ja, ja, Madame, das muss sein, und ich werde alles dies retten.« »Aber wie? Sagt mir dies wenigstens.« »Mein Gatte ist vor 2 oder 3 Tagen in Freiheit gesetzt worden. Ich habe noch nicht Zeit gehabt, ihn zu sehen. Es ist ein braver, ehrlicher Mann, der weder Hass noch Liebe für irgendjemand hegt. Er wird tun, was ich haben will. Er wird auf einen Befehl von mir abreisen, ohne zu wissen, was er mit sich trägt, und den Brief Eurer Majestät an seine Adresse abgeben, ohne zu erfahren, dass er von Eurer Majestät herrührt. Die Königin ergriff die zwei Hände der jungen Frau mit leidenschaftlicher Begeisterung, schaute sie an, als wollte sie in der Tiefe ihres Herzens lesen, und küsste sie zärtlich, als sie nur Aufrichtigkeit in ihren schönen Augen gewahr wurde. »Tu dies«, rief sie, »und du hast mir das Leben, du hast mir die Ehre gerettet.« »O, übertreibt nicht den Dienst, den ich euch zu leisten so glücklich bin. Ich habe Eurer Majestät, die nur das Opfer treuloser Komplotte ist, nichts zu retten.« das ist wahr, mein Kind«, sprach die Königin, »und du hast recht.« »Gebt mir also den Brief, Madame, die Zeit drängt.« Die Königin lief nach einem kleinen Tische, worauf sich Tinte, Papier und Federn befanden. Sie schrieb zwei Zeilen, versiegelte den Brief mit ihrem Siegel und stellte ihn Madame Bonacieux zu. »Nun aber«, sagte die Königin, »nun aber vergessen wir eine sehr notwendige Sache.« »Welche?« »Das Geld.« Madame Bonacieux errötete. »Ja, das ist wahr«, sagte sie, »und ich gestehe Eurer Majestät, dass mein Mann...« »Dein Mann hat keines, nicht wahr? Das willst du mir sagen.« »Gewiss, er hat, aber er ist sehr geizig. Das ist sein Fehler. Übrigens darf sich Eure Majestät hierdurch nicht beunruhigen lassen. Wir werden Mittel finden...« »Ich habe auch keines«, sprach die Königin. »Diejenigen, welche die Memoiren von Frau von Motteville lesen, werden über diese Antwort nicht staunen.« »Aber warte!« Anna von Österreich lief nach ihrem Geschmeidekästchen. »Halt«, sagte sie, »hier ist ein Ring von großem Werte, wie man mich versichert. Er kommt von meinem Bruder, dem König von Spanien. Er gehört mir, und ich kann darüber verfügen. Nimm diesen Ring, mache ihn zu Gelde, und dein Mann mag reisen.« »In einer Stunde soll euch gehorcht sein.« »Du siehst die Adresse«, fügte die Königin bei, indem sie so leise sprach, dass man kaum hören konnte, was sie sagte. »An Mylord Herzog von Buckingham in London.« »Der Brief soll ihm selbst eingehändigt werden.« »Edelmütiges Kind«, rief Anna von Österreich. Madame Bonacieux küsste der Königin die Hände, verbarg das Papier in ihrem Schnürleib und verschwand mit der Leichtigkeit eines Vogels. 10 Minuten nachher war sie in ihrem Hause. Sie hatte, wie sie der Königin gesagt, ihren Gatten, seit er in Freiheit gesetzt worden war, nicht wiedergesehen und wusste nichts von der Veränderung, welche in ihm in Beziehung auf den Kardinal vorgegangen war. Eine Veränderung, die sich durch die Schmeichelei und das Geld seiner Eminenz bewerkstelligt und seitdem durch einige Besuche des Grafen von Rochefort gekräftigt hatte, welcher der beste Freund von Bonacieux würde und diesen ohne alle Mühe glauben machte, die Entführung seiner Frau sei nicht durch irgendeine Schuld herbeigeführt worden, sondern er habe dieselbe nur als eine politische Vorsichtsmaßregel zu betrachten. Sie fand Herrn Bonacieux allein. Der arme Mann brachte mit großer Anstrengung wieder Ordnung in das Haus, dessen Geräte er beinahe alle zertrümmert, dessen Schränke er beinahe leer fand, da die Gerechtigkeit nicht zu den drei Dingen gehört, welche der König Salomo als keine Spuren von ihrem Durchzuge zurücklassend bezeichnet. Die Magd war bei der Verhaftung ihres Herrn entflohen. Der Schrecken hatte sich des armen Mädchens so sehr bemächtigt, dass es unablässig von Paris bis nach Burgund, seine Geburtslande, marschierte. Der würdige Krämer hatte sogleich nach seiner Rückkehr in sein Haus seine Frau hiervon benachrichtigt, und seine Frau hatte ihm hierauf mit ihrem Glückwunsche und mit der Ankündigung geantwortet, dass der erste Augenblick, wo sie sich ihren Verpflichtungen entziehen könnte, ganz und gar einem Besuche bei ihm gewidmet werden solle. Dieser erste Augenblick ließ 5 Tage auf sich warten, was unter allen anderen Umständen Meister Bonacieux sehr lang vorgekommen sein würde. Aber er hatte in dem Besuche, den er dem Kardinal gemacht, und in den Besuchen, die ihm Rochefort machte, reichlichen Stoff zum Nachdenken gefunden, und bekanntlich verkürzt die Zeit nichts so sehr als das Nachdenken. Überdies waren die Betrachtungen von Bonacieux insgesamt rosenfarbig. Rochefort nannte ihn seinen Freund, seinen lieben Bonacieux, und hörte nicht auf, ihn zu versichern, der Kardinal halte große Stücke auf ihn. Der Krämer sah sich bereits auf dem Wege der Ehre und des Glückes. Madame Bonacieux hatte ihrerseits auch nachgedacht, aber allerdings über etwas ganz anderes als über den Ehrgeiz. Unwillkürlich wurden ihre Gedanken beständig von dem schönen, mutigen jungen Manne in Bewegung gesetzt, der so sehr verliebt zu sein schien. Mit 18 Jahren an Herrn Bonacieux verheiratet, stets unter den Freunden ihres Gatten lebend, welche gar wenig fähig waren, irgendein Gefühl einer jungen Frau einzuflößen, deren Herz hoch über ihrer bürgerlichen Stellung stand, war Madame Bonacieux unempfindlich für gewöhnliche Verführung geblieben. Der Titel eines Edelmanns übte besonders in dieser Epoche einen großen Einfluss auf das Bürgertum aus, und D'Artagnan war Edelmann. Überdies trug er die Uniform der Garden, welche nach der Musketieruniform am meisten bei den Damen geschätzt wurde. Er war, wir wiederholen es, schön, jung, abenteuerlich. Er sprach von Liebe als ein Mann, welcher liebt und nach Gegenliebe dürstet. Darin lag mehr, als er bedurfte, um einen Kopf von 23 Jahren zu verdrehen. Und Madame Bonacieux war gerade zu diesem glücklichen Lebensalter gelangt. Die zwei Gatten, obgleich sie sich seit mehr als 8 Tagen nicht gesehen hatten, obgleich im Verlaufe dieser Woche wichtige Ereignisse unter ihnen vorgefallen waren, begegneten sich also nicht ganz ohne Zwang. Dessen ungeachtet gab Herr Bonacieux eine wahre Freude kund und ging mit offenen Armen auf seine Frau zu. Madame Bonacieux bot ihm die Stirne. »Sprechen wir ein wenig«, sagte sie. »Wie?« fragte Bonacieux erstaunt. »Ja, allerdings, ich habe dir eine Sache von der größten Wichtigkeit mitzuteilen.« »In der Tat, ich habe ebenfalls einige sehr ernsthafte Fragen an dich zu richten. Ich bitte dich, erkläre mir ein wenig deine Entführung.« »Es handelt sich in diesem Augenblicke nicht hiervon«, sagte Madame Bonacieux. »Und wovon handelt es sich denn? Von meiner Gefangenschaft?« »Ich habe sie an demselben Tage erfahren, aber da du keines Verbrechens, keiner Intrigen schuldig warst, da du nichts wusstest, was dich oder sonst jemand hätte gefährden können, so legte ich nicht mehr Gewicht auf dieses Ereignis, als es verdiente.« »Ihr sprecht freundlich, Madame«, versetzte Bonacieux, verletzt durch die geringe Teilnahme, welche seine Frau für ihn an den Tag legte. »Wisst ihr, dass ich einen Tag und eine Nacht in einem Kerker der Bastille saß?« »Ein Tag und eine Nacht sind bald vorüber. Lassen wir deine Gefangenschaft und kommen wir auf das, was mich hierher führt.« »Wie? Was dich hierher führt? Also nicht das Verlangen, einen Gatten wiederzusehen, von dem du seit 8 Tagen getrennt bist?« fragte der Krämer in äußerst gereiztem Tone. »Zuerst dies und dann etwas anderes. Sprich, eine Sache von dem größten Interesse, wovon vielleicht unser zukünftiges Glück abhängt.« »Unser zukünftiges Glück hat die Gestalt bedeutend verändert, seitdem ich dich nicht mehr gesehen habe, und es sollte mich nicht wundern, wenn in einigen Monaten von jetzt an uns gar viele Leute darum beneiden würden.« »Ja, besonders wenn du die Anweisungen befolgen willst, die ich dir geben werde.« »Mir?« »Ja, dir. Es ist eine gute und heilige Handlung zu vollbringen, mein Freund, und zugleich viel Geld dabei zu gewinnen.« Madame Bonacieux wusste, dass sie, von Geld sprechend, ihren Mann bei der schwachen Seite fasste. Aber ein Mensch, und wäre es auch ein Krämer, ist, wenn er 10 Minuten mit dem Kardinal von Richelieu gesprochen hat, nicht mehr derselbe Mensch. »Viel Geld zu gewinnen«, sagte Bonacieux. »Ja, viel.« »Wie viel ungefähr?« »Etwa 1000 Pistolen.« »Was du von mir zu verlangen hast, ist also sehr wichtig?« »Ja.« »Was ist zu tun?« »Du reitest sogleich. Ich gebe dir ein Papier, das du unter keinem Vorwand aus deinen Händen lässest und was du nur an seine Adresse abgibst.« »Und wohin soll ich reisen?« »Nach London.« »Ich nach London? Gehe, du scherzest. Ich habe nichts in London zu tun.« »Aber für andere ist es notwendig, dass du dahin gehst.« »Wer sind die anderen?« »Ich sage dir, dass ich nichts mehr als Blinder tue und will nicht nur wissen, was ich mich aussetze, sondern für wen ich mich aussetze.« »Eine vornehme Person schickt dich. Eine vornehme Person erwartet dich. Die Belohnung wird deine Wünsche übertreffen. Das ist alles, was ich dir versprechen kann.« »Abermals Intrigen. Immer Intrigen. Ich danke, ich traue jetzt nicht mehr, und der Herr Kardinal hat mich hierüber aufgeklärt.« »Der Kardinal?« rief Madame Bonacieux. »Hast du den Kardinal gesehen?« »Er hat mich rufen lassen«, antwortete der Krämer stolz. »Und du hast seiner Einladung Folge geleistet, unkluger Mann.« »Ich muss gestehen, dass es nicht in meiner Wahl stand, mich zu ihm zu begeben oder nicht zu ihm zu begeben, denn ich befand mich zwischen 2 Wachen. Ich kann nicht leugnen, dass ich, da ich damals seine Eminenz nicht kannte, sehr entzückt gewesen wäre, mich von diesem Besuche freimachen zu können. Er hat dich also misshandelt? Er hat dich bedroht. Er hat mir die Hand gereicht und mich seinen Freund genannt. Seinen Freund? Hörst du wohl? Ich bin der Freund des großen Kardinals. Des großen Kardinals? Wollt ihr ihm vielleicht diesen Titel streitig machen, Madame? Ich bestreite nichts. Ich sage nur, dass die Gunst eines Ministers eine Eintagsfliege ist und dass man ein Tor sein muss, um sich an einen Minister zu hängen. Es gibt Gewalten, die über den seinigen stehen und nicht auf der Laune eines Menschen oder dem Ausgang eines Ereignisses beruhen. Mit diesen Gewalten muss man sich verbinden. Es tut mir leid, Madame, aber ich kenne keine andere Gewalt als die des großen Mannes, dem ich zu dienen die Ehre habe. Du dienst also dem Kardinal. Ja, Madame, und als sein Diener werde ich nicht zugeben, dass ihr euch in Komplotte gegen die Sicherheit des Staates einlasst und eine Frau, die keine Französin ist und ein spanisches Herz hat, in ihren Intrigen unterstützt. Zum Glücke ist der große Kardinal vorhanden. Sein wachendes Auge dringt bis in die Tiefe des Herzens. Bonacieux wiederholte Wort für Wort eine Phrase, die er den Grafen von Rochefort hätte sagen hören. Aber die arme Frau, die auf ihren Gatten gerechnet und sich in dieser Hoffnung bei der Königin für ihn verantwortlich gemacht hatte, zitterte darum nicht minder über die Gefahr, in die sie sich beinahe gestürzt, sowie über die Ohnmacht, in welche sie sich versetzt sah. Da sie jedoch die Schwäche und besonders die Habgier ihres Mannes kannte, so verzweifelte sie noch nicht daran, ihn zu ihrem Ziele zu lenken. »Ah, ihr seid ein Kardinalist, mein Herr«, rief sie. »Ah, ihr dient der Partei derjenigen, welche eure Frau misshandeln und eure Königin beleidigen.« »Die Privatinteressen sind nichts den allgemeinen Interessen gegenüber. Ich bin für diejenigen, welche den Staat retten«, sagte Bonacieux mit Emphase. Das war abermals eine Phrase des Grafen von Rochefort, die er im Kopf behalten hatte und hier gut angebracht glaubte. »Und wisst ihr, was der Staat ist, von dem ihr sprecht?« fragte Madame Bonacieux die Achseln zuckend. »Begnügt euch, ein Bürger ohne alle feinen Unterscheidungen zu sein, und haltet euch auf der Seite, welche euch am meisten Vorteil bietet.« »Ei, ei«, erwiderte Bonacieux und schlug auf einen Sack mit gerundetem Wanste, der einen silbernen Ton von sich gab. »Was sagt ihr hievon, Frau Predigerin?« »Woher kommt dieses Geld?« »Ihr erratet es nicht?« »Vom Kardinal?« »Von ihm und von meinem Freunde, dem Grafen von Rochefort.« »Von dem Grafen von Rochefort? Aber das ist ja derjenige, welcher mich weggeschleppt hat.« »Das kann sein, Madame.« »Und ihr nehmt Geld von diesem Menschen an?« »Habt ihr mir nicht gesagt, diese Entführung sei ganz politischer Natur gewesen?« »Ja, aber der Zweck dabei war, mich zu einem Verrat an meiner Gebieterin zu veranlassen, mir durch Foltern Geständnisse zu erpressen, welche die Ehre und vielleicht das Leben der erhabenen Fürstin bloßstellen sollten.« »Madame«, entgegnete Bonacieux, »eure erhabene Fürstin ist eine treulose Spanierin, und was der große Kardinal tut, ist wohlgetan.« »Mein Herr«, sprach die junge Frau, »ich kannte euch als feig, geizig und einfältig, aber ich wusste nicht, dass ihr ehrlos seid.« »Madame«, sagte Bonacieux, der seine Frau nie zornig gesehen hatte und vor dem ehelichen Grimme zurückwich, »Madame, was sagt ihr da?« »Ich sage, dass ihr ein Elender seid«, fuhr Madame Bonacieux fort, der es nicht entging, dass sie wieder einigen Einfluss auf ihren Gatten gewann. »Ah, ihr treibt Politik, ihr, und zwar kardinalistische Politik. Ah, ihr verkauft um schnödes Gold Leib und Seele an den Teufel.« »Nein, aber an den Kardinal.« »Das ist ganz dasselbe. Wer Richelieu sagt, sagt Satan.« »Schweigt, Madame, schweigt, man könnte euch hören.« »Ihr habt recht, und ich würde mich eurer Feigheit schämen.« »Aber was verlangt ihr denn von mir? Lasst hören.« »Ich habe euch gesagt, mein Herr, dass ihr stehenden Fußes abreisen und den Auftrag, dessen ich euch würdige, sogleich vollziehen sollt. Unter dieser Bedingung vergebe ich alles, vergesse alles. Mehr noch«, sie reichte ihm die Hand, »ich schenke euch wieder meine Freundschaft.« Bonacieux war feig und geizig, aber er liebte seine Frau, er wurde erweicht. Ein Mann von 50 Jahren hegt nicht lange einen Groll gegen eine Frau von 23. Madame Bonacieux sah, dass er zögerte und sagte, »Nun, seid ihr entschlossen?« Aber, meine liebe Freundin, bedenkt doch einen Augenblick, was ihr von mir fordert. London ist weit von Paris, sehr weit, und es ist vielleicht mit dem Auftrag, den ihr mir gebt, Gefahr verbunden. Was ist daran gelegen, wenn ihr sie vermeidet? Hört, Madame Bonacieux, hört, sagte der Krämer. Ich widersetze mich entschieden eurem Ansinnen. Die Intrigen machen mir bange. Ich habe die Bastille gesehen. Buh! Die Bastille ist furchtbar. Wenn ich nur daran denke, überläuft mich ein Schauer. Man hat mich mit der Folter bedroht. Wisst ihr, was die Folter ist? Keile, die man einem zwischen die Beine treibt, bis die Knochen krachen. Nein, ich bin entschlossen, ich gehe nicht. Ei, den Teufel! Warum geht ihr nicht selbst? Denn in der Tat, ich glaube, dass ich mich jetzt in Beziehung auf eure Person nicht getäuscht habe. Ihr seid ein Mann und dazu noch einer der wütendsten. Und ihr seid ein Weib, ein elendes, albernes, abgestumpftes Weib. Ah, ihr habt Furcht. Nun wohl, wenn ihr nicht in diesem Augenblick reist, lasse ich euch auf Befehl der Königin verhaften und in die Bastille setzen, die ihr so sehr fürchtet. Bonacieux versank in tiefes Nachdenken. Er erwog reiflich in seinem Gehirne die zwei Grimme, den des Kardinals und den der Königin. Der des Kardinals gewann in einem ungeheuren Grade die Oberhand. »Lasst mich von Seiten der Königin verhaften«, sprach er. »Ich fordere meine Freilassung von seiner Eminenz.« Madame Bonacieux sah ein, dass sie zu weit gegangen war und erschrak darüber, dass sie sich hatte so fortreißen lassen. Sie betrachtete einen Augenblick nicht ohne Bangigkeit dieses alberne Gesicht, auf dem eine unüberwindliche Entschlossenheit zu lesen war, wie gewöhnlich bei Albernen, welche Furcht haben. »Nun gut, es sei so«, sagte sie. »Ihr habt vielleicht am Ende recht. Ein Mann sieht in der Politik weiter als ein Weib, und ihr besonders, Herr Bonacieux, der ihr mit dem Kardinal gesprochen habt. Aber dennoch ist es sehr hart«, fügte sie bei, »dass mein Gatte, dass ein Mann, auf dessen Liebe ich rechnen zu dürfen, glaubte, mich so unfreundlich behandelt und meine Launen nicht befriedigt.« »Weil eure Launen zu weit führen könnten«, entgegnete Bonacieux triumphierend, »und weil ich nicht traue.« »Ich werde also Verzicht leisten«, sprach die junge Frau seufzend. »Gut, reden wir nicht mehr davon.« »Wenn ihr nur wenigstens sagen wolltet, was ich in London zu tun hätte«, fragte Bonacieux, dem es etwas spät einfiel, dass ihm Rochefort aufgetragen hatte, er solle die Geheimnisse seiner Frau zu erforschen suchen. »Ihr braucht es nicht zu wissen«, antwortete die junge Frau, welche ein instinktmäßiges Misstrauen nun wieder zurücktrieb. Es handelte sich um eine Bagatelle, wie sie die Frauen oft zu bekommen wünschen, um einen Einkauf, wobei viel zu gewinnen gewesen wäre. Aber je mehr sich die junge Frau verteidigte, desto mehr wurde Bonacieux der Meinung, das Geheimnis, welches sie im Anzug zu vertrauen sich weigerte, müsste von großem Belang sein. Er beschloss deshalb, sogleich zu dem Grafen von Rochefort zu laufen und ihm mitzuteilen, die Königin suche einen Boten, um ihn nach England zu schicken. »Verzeiht, wenn ich euch verlasse, meine liebe Madame Bonacieux. Aber da ich nicht wusste, dass ihr kommen würdet, so hatte ich mich mit einem von meinen Freunden zusammenbestellt. Ich komme sogleich wieder, und wenn ihr eine halbe Minute auf mich warten wollt, so hole ich euch ab, sobald ich meinen Freund abgefertigt habe, und führe euch, da es bereits spät zu werden anfängt, in den Louvre zurück.« »Ich danke, mein Herr«, erwiderte Madame Bonacieux. »Ihr seid nicht mutig genug, um mir von irgendeinem Nutzen zu sein, und ich werde allein in den Louvre zurückkehren.« »Wie es euch gefällig ist, Madame Bonacieux«, versetzte der Ex-Krämer. »Werde ich euch bald wiedersehen?« »Ohne Zweifel. In der nächsten Woche wird mir mein Dienst hoffentlich einige Freiheit gönnen, und ich gedenke, diese zu benutzen, um die Ordnung in unseren Sachen wiederherzustellen, welche ein wenig durcheinandergebracht worden sein müssen.« »Gut, ich erwarte euch. Ihr seid mir nicht böse?« »Ich, nicht im Mindesten.« »Also, auf baldiges Wiedersehen?« »Gewiss.« Bonacieux küsste seiner Frau die Hand und entfernte sich rasch. »Schön«, sagte Madame Bonacieux, als ihr Mann die Haustüre geschlossen hatte und sie sich allein befand. »Diesem Schwachkopf fehlte nichts mehr, als dass er ein Kardinalist wurde. Und ich, die ich der Königin dafür stand, ich, die ich meiner armen Gebieterin versprochen habe. Ach, mein Gott, sie wird mich für eine von den Elenden halten, von denen der Palast wimmelt und die man in ihre Nähe gebracht hat, um sie zu bespähen. Ach, Herr Bonacieux, ich habe euch nie sehr geliebt, aber jetzt steht es noch schlimmer. Ich hasse euch und gebe euch meinen Mord. Ihr sollt es mir bezahlen.« In dem Augenblick, wo sie diese Worte sprach, vernahm sie einen Schlag an den Plafond. Sie hob den Kopf in die Höhe, und eine Stimme, welche durch die Decke kam, rief ihr zu. »Liebe Madame Bonacieux, öffnet mir die kleine Türe am Gange, und ich komme zu euch hinab.« Ende von Abschnitt 1.